Da sprach Jahwe zu mir, wenn auch Mose und Samuel vor mich hintreten, so würde ich mich doch diesem Volke nicht mehr zuwenden, schaffe sie mir aus den Augen, dass sie von dannen gehen. Und wenn sie zu dir sprechen, wohin sollen wir gehen? So sage ihnen, so spricht Jahwe, wer zur Seuche zu gehen bestimmt ist, zur Seuche. Und wer zum Schwerte, zum Schwerte. Und wer zum Hunger, zum Hunger. Und wer zur Gefangenschaft, zur Gefangenschaft. Viererlei Wesen beordere ich wieder sie, bis der Spruch Jahwes, das Schwert zum Morden, die Hunde zum Fortschleifen, die Vögel unter dem Himmel und die Tiere des Landes zum Fressen und zum Vertilgen. Und ich will sie zu einem Schreckbilde machen für alle Königreiche der Erde, um Manasses, des Sohnes Hiskias, des Königs von Juda, willen, wegen dessen, was er in Jerusalem getan hat. Denn wer wird Erbarmen mit dir haben, Jerusalem? Und wer dir Teilnahme beweisen? Und wer bei dir einkehren, um sich nach deinem Befinden zu erkundigen? Du hast mich verstoßen, ist der Spruch Jahwes, zogst dich zurück, darum habe ich meine Hand wieder dich ausgestreckt und dich zugrunde gerichtet, ich bin's müde geworden, Erbarmen zu üben. Darum worfelte ich sie mit der Wurfgabel an den Toren des Landes, machte kinderlos, vernichtete mein Volk, von ihren bösen Wegen kehrten sie nicht um. Seine Witwen wurden mir zahlreicher als der Sand am Meere. Ich brachte ihnen über die Mütter der jungen Mannschaft den Verwüster am hellen Mittag, ließ plötzlich auf sie fallen Angst und Schrecken. Dahin welkte die, welche sieben geboren, sie hauchte ihre Seele aus. Ihre Sonne ging unter, als es noch Tag war, sie war zu Schanden und mit Scham bedeckt. Und was von ihnen noch übrig ist, will ich dem Schwerte preisgeben auf der Flucht vor ihren Feinden. Ist der Spruch Jahwes. O wehe! Meine Mutter, dass du mich geboren, einen Mann des Streits und einen Mann des Haders für alle Welt. Ich habe weder ausgeliehen, noch hat man mir geliehen, aber allesamt fluchen sie mir. Es sprach Jahwe, wahrlich, ich erhalte dich zum Guten. Wahrlich, ich will machen, dass dich der Feind zur Zeit des Unheils und zur Zeit der Bedrängnis um Fürbitte angeht. Kann auch Eisen brüchig werden, nordisches Eisen und Erz? Dein Vermögen und deine Schätze gebe ich dem Raube preis, nicht für Entgelt, vielmehr für alle deine Sünden, und zwar die du begangen in allen deinen Marken. Und ich lasse dich deinen Feinden in einem Lande dienen, das du bisher nicht gekannt, denn ein Feuer lodert auf in meiner Nase, wider euch ist angezündet. Ja, du weißt es, Jahwe. Gedenke mein und nimm dich meiner an und schaffe mir Rache an meinen Verfolgern, raffe mich nicht hinweg in deiner Langmut gegen sie, bedenke, dass ich um deinetwillen Schmach trage. Gab es Worte von dir, so verschlang ich sie, und es gereichten mir deine Worte zur Wonne und zur Freude meines Herzens, weil ich nach deinem Namen genannt bin, Jahwe, du Gott der Herrscher. Nicht saß ich im Kreise fröhlicher, dass ich mitgejubelt hätte, vielmehr wegen deiner Hand saß ich einsam, weil du mich mit Unmut erfülltest. Warum ist mein Schmerz dauernd geworden, meine Wunde bösartig, dass sie sich nicht heilen lässt? Ja, du bist für mich einem trügerischen Bache gleich, wie Wasser, auf die kein Verlass ist. Deshalb sprach Jahwe also, wenn du von deinem Kleinmut umkehrst, so will ich dich wieder vor mich hintreten lassen, und wenn du nur Köstliches vorbringen wirst ohne Gemeines, dann sollst du mir wieder als Mund dienen. Sie sollen sich alsdann nach dir umwenden, du aber wirst dich nicht nach ihnen umwenden, und ich will dich diesem Volke gegenüber zu einer unüberwindlichen Erlenmauer machen, und kämpfen sie wider dich, so werden sie doch nichts über dich vermögen, denn ich bin mit dir. Dir zu helfen und dich zu erretten, ist der Spruch Jahwes, und ich will dich aus der Hand der Bösen erretten und dich aus der Faust der Gewalttätigen befreien.